Noch bei meinem letzten Besuch in der Kanzlei hatte hier alles die Atmosphäre des Beständigen, viktorianisch soliden. Schien Dickens grüßen zu lassen, Bob Cratchit und Scrooge und Christmas Carol und sogar der Tulkinghorn. Ein schwerer Tisch aus Eiche, ein alter Mann, Steuerberater und Rechtsbeistand, dem diese Gestalten sicher vertraut waren, weil er Bücher mochte und alles und alle, die damit zu tun hatten. Mich selbst eingeschlossen. Graham Mayer, Buchhändler. Aber das war gestern oder vorgestern oder vorvorgestern. Der Alte hatte sich ins gemütliche Surrey zurückgezogen und sein Enkel hatte einen elektronischen Blitz einschlagen lassen. Aktenstapel hatten sich in Disketten verwandelt, die handgeschriebenen Zahlen Computern zum Fraß vorgeworfen worden und Wortprozessoren mit Speicher 1 bis 100 hatten die alten, gedächtnislosen Schreibmaschinen ersetzt. Und doch knirschte in dem schicken Getriebe ein altes Sandkorn. Tut mir leid, Mr. Mayer, aber die Entscheidung Ihres Herrn Stiefvaters ist endgültig. Naja, das wär's dann wohl. Und wir könnten ihm natürlich von sich aus einen Brief schreiben. Ja, das kann ich nun gerade nicht. Wenn ich die Lage rein geschäftlich beurteile... Lassen Sie es. Es hängt vermutlich mit dem Tod meiner Mutter zusammen. Wollen Sie sagen, Ihr Stiefvater mochte Sie nicht? Damit würde man ihm vermutlich Unrecht tun. Inwiefern? Es gibt ein altes schottisches Sprichwort, nicht wenige Väter küssen das Kind aus Liebe zur Mutter. Was heißen soll, mit dem Küssen ist Schluss, sobald die Mutter aus der Gleichung rausfällt. Ganz recht. Ich weiß, es ist Ihnen zuwider, aber... Ja? Können wir kurz konkret werden? Wenn es unbedingt sein muss. Offen gesagt, Ihre Haltung ist mir ziemlich unbegreiflich. Inwiefern? Sind Sie sich über Ihre finanzielle Lage eigentlich im Klaren? Unterschätzen Sie mich nicht. Ich habe die Daten in den Computer eingegeben. Na und? Und das sieht nicht gut aus. Ah ja. Ohne die finanzielle Unterstützung Ihres Stiefvaters dürften Sie innerhalb des nächsten halben Jahres bankrott sein. Ich überließ ihn seinen Hightech-Untergangsprognosen und trat in den rotschillernden London hinaus. Lenkte meine Schritte in Richtung der kleinen Kirche in der Nähe meines zur Pleite verurteilens und versaß dort unproduktiv den restlichen Nachmittag. Es roch nach kühler Friedlichkeit und Bienenwachs, aber mitnichten nach einem Wunder, sodass ich schließlich in den Buchladen zurückkehrte, falls das Wunder sich an der falschen Adresse eingestellt haben sollte, was nicht der Fall war. Als sie hereinkam, kurz vor Ladenschluss, hätte ich ihr glatt den Preis für die hellste Sache verliehen, die der Laden an dem Tag zu sehen bekommen hatte, was nicht allzu viel heißen mochte, an diesem grauen Herbsttag und in diesem Laden. Aus ihrer Altersgruppe tauchen sowieso nicht viele hier auf. Und wenn, dann haben sie sich meist verirrt. Sind Sie Mayer? Mr. Mayer. Haben Sie ein Problem mit Ihrem Geschlecht? Ich will schließen. Kann man vielleicht mal mit Ihnen reden? In 5 Minuten trete ich meinen Heimweg an. Da wetten Sie mal lieber nicht drauf. Ich wette nie. Dass Ihnen nur kein Heiligenschein wächst. Man muss den Leuten gründlich in die Augen sehen. Und schon fallen ihnen massenhaft Sünden. Bei mir selber hat das nie funktioniert, weil, und das ist mit einigem Bedauern, meine Sünde von Höchstbarmen und nicht in innenswertem Zuschnitt war. Unterlassungssünden. Die 5 Minuten laufen. Rarama. Ja? Klingelt was. Das ist irgendwo in Spanien. Wollen wir nicht die blöden Spielchen lassen? Gut. Was will er? Sie sprechen. Ich habe 4 Räder da draußen. Ich folgte ihr. Die erwähnten Räder hatten sogar ein Fahrgestell, einen Motor und ein sichtbares Schild auf Runde 15000 £ lautete. Dazu eine Karosserie, die seit dem letzten Regenschauer kein Wasser gesehen hatte. Und irgendwie fand ich das, ohne zu wissen warum, positiv. Wollen Sie fahren? Ich fahre nicht. Und trinken nicht und rauchen nicht? Richtig. Da bekommen wir ein ganz schön negatives Persönlichkeitsbild zusammen. Je nachdem, wie man negativ definiert. Ich definiere es nach dem, was ich nicht mag an jemandem. Also schön, ich hasse Autos, Alkohol und Tabak. Aber an erster Stelle, und das mit großem Abstand, hasse ich Amateurpsychologen. Aha. Und jetzt los. Kennen Sie ihn schon lang? Den Mann, zu dem Sie mich bringen? Wen sonst? Ich kenne ihn so gut wie gar nicht. Ach so? Ich bin Ihnen kein einziges Mal außerhalb meines Ladens begegnet. Aha. Sie machen jetzt aus einem Maulwurfshügel ein 3000er. Weil ich meinen Großvater kenne. Ist er das? Ja. Mein Großvater und ein ganz gerissener Hund. Ein Stopp an einer Kreuzung. Und das Rot der Ampel wie ein Muttermal in der sich ausbreitenden Dunkelheit. Ihre Hände am Steuerrad braun und geschickt. Keine Ringe. Dann wechselte die Ampel, aber das Thema blieb. Ich frage mich ja, was er will. Der Mensch wäre unsterblich, wenn Eva ihre Neugier hätte bezähmen können. Wer will schon ewig leben? Ihr Großvater ist also ein Gerät. Was noch? Ein kranker Mann. Physisch? Psychisch? Das festzustellen überlasse ich Ihnen. Ist das eine Antwort? Soweit Sie eine von mir kriegen können, ja. Kennen Sie das Gefühl, dass man irgendwo schon mal war? Worauf wollen Sie hinaus? Wir fahren diese Straße jetzt schon zum zweiten Mal. Guter Beobachter. Ich lerne immer mehr über Sie. War das der Zweck der Übung? Klar. Da komme ich nicht mit. Mein Großvater gibt einiges auf meine Menschenkenntnis. Sind Sie alt genug, um eine zu haben? Zumindest alt genug, um nach dergleichen Köder nicht zu schnappen. Dann haben Sie Ihr Urteil über mich schon fertig. Habe ich. Und würden Sie es veröffentlichen? Sonst noch was? Die Scheinwerfer zogen jetzt in der Dunkelheit ihre Bahn, wie mechanische Leuchtkäfer. In den Geschäften verschwanden mit den Lichtern die Farben. Menschenmassen strömten aus den Bürohäusern wie bei einem Gefängnisausbruch. In CinemaScope. Und über all das zog ein dröhnend startendes Flugzeug eine feine Schicht aus Kerosin. Bis wir uns plötzlich in einem anderen London befanden, wo die legendären Straßen mit dem legendären Gold gepflastert waren, das die Menschen, die dort lebten, eingesammelt und gehortet hatten. Was sind Sie hier zu Hause? Gefällt's Ihnen nicht? Ein funktionierendes soziales Gewissen muss sich hier ganz schön verloren fühlen. Ein funktionierendes soziales Gewissen fühlt sich vermutlich überall verloren. Sie ging auf das Haus so rasch zu, dass ich kaum mit ihr Schritt halten konnte. Und wir stiegen teure Stufen hinauf, auf eine teure Tür zu, deren polierte Oberfläche noch nie von den Fingerknöcheln eines Vertreters beschmutzt worden war und die sich lautlos und gehorsam öffnete. Nur die Verbeugung blieb aus. Hätte mich indes nicht überrascht. Er stand hinter der Tür. Ein makelloser alter Mann, der sein Alter wie einen gut geschnittenen Anzug trug. Mit Haaren aus weißer Seide und irritierend blauen Augen. Aber die Irritation verging, sobald man gemerkt hatte, dass er blind war. Sehr freundlich von Ihnen, dass Sie gekommen sind, Mr. Mayer. Schon gut. Ich hoffe nur, sie fand Theresa nicht so rüde. Sie ist sehr, sehr direkt. Sie hat keinerlei Manieren. Ein vorlautes, kleines Aas. Sie wollen doch hier sicher keine peinliche Situation schaffen, Mr. Coleman. Jocelyn Coleman. Sie hatte ja nicht einmal den Anstand, uns vorzustellen. Ich möchte gern klarstellen, Mr. Coleman, dass ich nicht gekommen bin, die fehlende Kinderstube von jemandem zu diskutieren, den ich kaum kenne. Warum sind Sie dann gekommen? Großvater möchte ihn sehen. Wirklich, Theresa? Wie kannst du einfach verschwinden und Mr. Mayer... Ich bin aus zwei Gründen verschwunden, wie du es nennst. Großvater wollte, dass ich es ihm sofort sage, wenn Mr. Mayer da ist. Den zweiten Grund können wir uns wahrscheinlich ersparen. Wieso? Der zweite Grund war, dass... Der zweite, Mr. Mayer, ist, dass Theresa aus irgendeinem unerfindlichen Grund meine Gegenwart nicht erträgt. Kommen Sie mit, Mr. Mayer? Was wir nach Durchquerung der Halle betraten, war letztlich eine Gemäldegalerie. Bilder all überall, unter denen mein Laienauge einen vermutlichen Christopher Wood ausmachte, zwei weitere, die sich unverwechselbar als Arbeiten des Kraftgenies Alfred Wallace aus Cornwall kundtaten. Und ich dachte mir, das Geld zwar nicht auf Bäumen wächst, aber mitunter doch an Wänden. Entschuldigen Sie den kleinen Vorfall. Haben Sie schon mal Tolstoi gelesen? Hm? Nein. Er sagt, glückliche Familien ähnelten sich alle sehr, aber unglückliche seien jeder auf ihre eigene Weise unglücklich. Das wäre ja mal was für eine neue Leuchtschrift am Piccadilly Circus. Weiß Coleman, warum ich hier bin? Nein. Dann stehe ich wenigstens nicht alleine da. Er hält Sie für einen Privatdetektiv. Wo hat er das denn her? Von mir. Nur immer weiter mit Überraschungen. Der Tag war noch nicht vorüber. Am Ende der Galerie klopfte Theresa an eine Tür. Eine Stimme bat uns einzutreten und wir traten ein. Und fanden uns um ein halbes Jahrhundert zurückversetzt. Der Raum hätte sich als Szenenbild für einen Kriegsfilm geeignet, aber für einen ganz bestimmten Krieg, an einem ganz bestimmten Ort, in einer ganz bestimmten Zeit. In der Mitte ein großer Tisch mit Karten, an den Wänden Plakate, von denen eines trotzig verkündete: Defensor Madrid es Defensor Catalunya. Der Mann, der sich in dem tiefen Ledersessel räkelte, sah auf zu mir und lächelte. Auch so gelang es ihm noch, martialisch auszusehen. Nach meiner Schätzung war er ein erheblich jünger wirkender Über-70er. Vielleicht besaß der Raum mit seinen Utensilien eines längst vergangenen Kriegs die Wirkung einer magischen Kapsel, die die Zeit konservierte. Sie sehen verwirrt aus, Mayer. Ich mache eine Identitätskrise durch. Wo fehlt's? Als ich das Haus betrat, war ich der Buchhändler Graham Mayer. Seitdem scheine ich mehr Philip Marlowe zu gleichen. Na, kannst du mir helfen, Theresa? Ich habe zu Jocelyn gesagt, Mr. Mayer sei ein Privatdetektiv. Du bist ja wirklich dein Geld wert, Theresa. Dann bis später. Ihr habt was zu besprechen. Ja, nichts, was dich in die Flucht treiben müsste. Sind Sie auf Publikum scharf? Ja, ich weiß nicht, ob... Mit anderen Worten, nein. Dann lasse ich euch jetzt allein. Sie hatte die Behendigkeit von Menschen, bei denen Gedanke und Ausführung perfekt ineinandergreifen. Nach ihrem Abgang rappelte sich Forrest aus seinem Sessel auf, ging quer durchs Zimmer und blieb vor einem der grellen Plakate stehen. Mit Ihnen kehren eine Menge Erinnerungen zurück, Mayer. Erfreuliche, hoffentlich. Sonne und Olivenbäume. Und Leiden und Tod. Auch, natürlich. Sie sehen Ihrem Großvater sehr ähnlich. Sagt man mir immer wieder. Ich war einer von denen, die ihn eingegraben haben. Mhm. fernem Ort in fernen Zeiten. Im Übrigen, sie ist tot. Wer? Meine Großmutter. Mein Großvater ist in Rarama gefallen, ja? Ich war dabei. Sie sind doch auch einer von diesen seltsamen Vögeln. Wie meinen Sie? Sie sind durch meine Kindheit gegeistert. Fremde Männer, die von Zeit zu Zeit auftauchten. Groß und kleine, dicke und knochendürre. Gaben ihre Erinnerungen zum Besten. Sie kamen von überall her. Manchester, Plymouth, Nottingham, Glasgow, Dundee, Edinburgh. Wenn Sie mir Zeit lassen, dann liefere ich Ihnen von allen den Namen dazu. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Alles Ex-Mitglieder der Internationalen Brigade. So ist es. Sie hatten nicht allzu viel für Sie übrig, wenn ich das richtig sehe. Das dürfte für meine ganze Familie gegolten haben. Warum nicht? Ich erinnere mich, dass meine Großmutter mal gesagt hat, ihr Haus sei zu einer Art Gruft geworden. Und sie hatte recht, es war eine Gruft. Mit diesem einen verdammten Namen drauf. Es fällt mir auf, dass von Ihren Eltern weniger die Rede ist. Die haben sich getrennt. Also hat Ihre Großmutter Sie aufgezogen? Frauen, die Helden heiraten, richten sich früh darauf ein, dass sie die Kinder allein aufziehen müssen. Hm, ein guter Beobachter. Soll das ein Test sein? Möglich. Warum rücken Sie dann nicht raus mit der Sprache? Sagen Sie, was würden Sie tun, wenn Sie nicht hier wären? Nichts Besonderes vermutlich. Keine Ehefrau? Keine Freundin? Nein. Kein Film, den Sie sehen müssen? Nichts im Fernsehen, was Sie nicht versäumen wollen? Nein. Keine Runde im Pub, die Sie erwartet? Nein. Oh. Sie würden zu Hause sitzen und Ihren Erinnerungen an eine alte Dame nachhängen. Das geht Sie nichts an. Dachte ich mir, dass Sie das sagen würden. Meine Großmutter war eine starke, furchtlose Frau. Musste sie sein. Von dem Typ gab es in den hungrigen 30er Jahren viele. Ich kannte nur sie. Und deshalb laufen Sie möglicherweise Gefahr, sich zu sehr mit ihr zu identifizieren. Wie sieht's da mit Ihrer Enkeltochter aus, apropos Identifizierung? Das müssen Sie sich selbst fragen. Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, Mr. Forrest, aber ich... Überlassen Sie das bitte mir. Ich möchte, dass Sie einen Brief lesen. Wo habe ich das verdammte Ding? Ach, hier. Ja. Als erstes lesen Sie mal die Unterschrift. Ernest Hemingway. Lesen Sie. Ich kann nicht behaupten, dass ich je ein großer Hemingway-Fan gewesen wäre. Was er zu sagen hatte, schien mir immer von zu viel Muskelspiel übertönt. Und ich neige dazu, dem Kritiker Max Eastman recht zu geben, der in einer Besprechung sagte, komm hervor aus dem Wald deiner Brusthaare, Ernest, und zeig uns endlich, wer du bist. In dem Brief berichtete Hemingway von einem Treffen mit einem vierschrötigen kleinen Schotten. Der habe den rechten Arm in einer rechtwinklig abgespreizten Schiene getragen, der linke sei nutzlos an seiner Seite gebaumelt. Und doch sei er durch die Gegend gestapft, als ob nichts und niemand ihn aufhalten könne. Salut, Kamerada. Salut. Sieht mir so aus, als hättest du ganz schön zu tun gehabt. Stimmt. Und wo? Bist du ein Reporter oder was? Na, das könnte man sagen. Und du bist auf der Suche nach einer Story. Wie immer du heißt, mein Freund. Hemingway. Hast du mal einen Schluck? Ja. Du sollst deine Story haben. Siehst du die Schiene hier? Mhm. Die sieht mir nach einer selbstgemachten aus. Vielleicht, weil sie selbstgemacht ist. Das errät sie nicht, aus was die ist. Dann werde ich es gar nicht erst versuchen. Ich will es dir sagen. Vor 4 oder 5 Tagen hat es in unserem Abschnitt eine kleine Schießerei gegeben. Wie ich wieder auf, habe ich in einem Arm eine ganze Ladung Kugeln und im anderen so ein komisches Muster von Bajonetten. Als sich der Staub verzogen hatte, sagte Sunny, mein Arm müsse geschient werden. Aha. Nur dass eine Schiene zu den Kleinigkeiten gehört, die wir nicht haben. Ist euch aber ja offenbar was eingefallen. Tja, dem Riesen Willie McKelvey. Und woraus ist sie nun? Du weißt, was ein Sanktuario ist? Ein kleiner Altar, wie sie sie an den Straßen stehen haben. Mit einem hölzernen Kreuz drin. Ah ja. Und dann meinte dein Freund, es gäbe eine bessere Verwendung dafür. So ist es. Du besitzt wahrscheinlich die einzige Schiene in ganz Spanien, die den Segen des Erzbischofs hat. Big Willie ist so einer. Abgesprochener Katholik. Ich meine ja, Jesus hätte das gefallen. Also dann. Hat mich gefreut. Kamerada. Ja? Wenn ich den Papst treffe und er vermisst ein Stück Holz, wer, sag ich ihm, trägt es mit sich spazieren? Chuck Cameron. Forrest starrte mich an. Aus der anderen Ecke des Zimmers und der ersten Hälfte des Jahrhunderts. Und einen Augenblick lang strahlte sein Gesicht eine Art verlorener Unschuld aus. Am Leben zu sein ist Glück. Doch jung zu sein, der Himmel. Ich fand schon immer, das gehört auf Gedenktafeln. Wir hatten wenigstens noch welche. Ob Ihre Generation das auch einmal sagen kann? Möglicherweise nicht. Ich möchte, dass Sie mir Jock Cameron finden. Ist das Ihr Ernst? Oh ja. Und für sowas gibt's Profis. Wieso nehmen Sie an, das hätte ich nicht versucht? Davon abgesehen sind Sie doch auch einer. Mit Büchern. Vergriffenen, seltenen, die bringe ich bei. Mit Menschen ist das ein bisschen anders. Das eben bezweifle ich. Soll ich Ihnen etwas über Profis sagen, Mayer? Ich höre. Profis akzeptieren Grenzen. Persönliche oder die der Situation, mit der sie jeweils konfrontiert sind. Durchaus richtig. Und ein tüchtiger Profi wird wirklich bis an diese Grenzen gehen. Aber nicht darüber hinaus. Sprechen wir jetzt von Geld? Geld, Zeit, Mühe, alles. Wie und wo komme ich ins Spiel? Sie erinnern sich an das Buch Brot und Oliven? Aber ja. Sie haben es mir mit viel Mühe aufgetrieben. Oh, mit Büchern kann ich ganz schön hartnäckig sein. Mit Menschen nicht? Es wird Zeit, dass Sie sich eine eigene Meinung bilden, Mayer. Ich bin nicht Ihr Schüler. Ich wollte Sie nicht belehren. Was denn sonst? Es hat keinen Sinn, mit mir herumzustreiten. Dann würde ich aber gern wissen, warum Sie sich um meine Meinung kümmern. Ich habe an Ihre Großmutter gedacht. Schon wieder meine arme Großmutter. Ja, weil Sie sich endlich von ihr lösen müssen. Ich sehe mich noch an Ihrem Bett sitzen, als es mit ihr zu Ende ging. Ihr Zuhören, wie sie ihr Leben in Worte fasste. Musik ohne Taktstriche. Sie sprach über Vergangenheit, Gegenwart und den Rest an Zukunft, der ihr noch blieb, als sei alles eins. Die Trennlinien hatten jede Bedeutung für sie verloren. Sie konnte sogar ärgerlich werden, wenn ich mich an etwas nicht erinnerte, das längst vor meiner Geburt passiert war. Sie haben nicht gehört, was ich gesagt habe, nicht wahr? Verzeihung. Ich habe von der Unterschiedlichkeit in den Reaktionen auf den Verlust geliebter Menschen gesprochen. Ja. Es kommt vor, dass die Zurückgebliebenen an Schuldgefühlen leiden. Und wohin führt uns das? Wahrscheinlich in ihrer Kindheit. Gibt's nicht was Neues? bedauere. Wir haben von Verlusten gesprochen. Wir sind immer noch dabei. Und da können wir meine Kindheit nicht auslassen. Schmerzen die Erinnerungen so sehr? Nein, aber sie gehören nicht hierher. Also mehr. Sie wissen, was ich von Ihnen will. Ist die Antwort ja oder nein? Ich brauche Bedenkzeit. Sollen Sie haben. Bis morgen. Ich rufe Sie gegen Mittag an. Ich rufe Sie morgen gegen Mittag an. Wie Sie wollen. Er schlüpfte zurück in seine Zeitkapsel. Ich ging davon durch die Galerie der teuren Bilder, deren Mehrwert heimlich still und leise stieg, während sie da hingen. Nur um in der Halle den Blinden wiederzutreffen, der da stand, als hätte er sich inzwischen nicht vom Fleck gerührt. Sehen Sie das, Mayor? Ja, Mr. Coleman. Sind Sie sich einig geworden? Das wäre übertrieben. Und warum nicht, wenn ich fragen darf? Vermutlich, weil ich zu viele Bedenken habe. Das höre ich mit dem größten Vergnügen. Warum? Jock Cameron war ein Mann der Gewalt. Und wo er stand oder ging, war der Tod nicht weit. Und weil ich der Meinung bin, dass das Beste für alle wäre, wenn er unauffindbar bliebe. Ich verließ das ruhige, wohlhabende Haus in der ruhigen, wohlhabenden Gegend. War weder das eine noch das andere. Vielmehr auf eine schwer zu beschreibende Weise verstört und, ja, verärgert. Zwei alte Männer und ein junges Mädchen hatten jeder auf seine Weise alles in Frage gestellt, was ich war. Unvertraut mit Wagentypen oder den Feinheiten der Kennzeichen, Kombinationen etc., nahm ich weiter keine Notiz von dem Schlitten, der mich einholte, bis ich die Fahrerin erkannte. Sie haben ja ein Tempo drauf. Immer wenn ich Angst habe. Wovor denn? Ich frage mich, ob es nicht unter Strafe steht, wenn man hier zu Fuß geht. Dann rasch rein mit Ihnen, bevor die Kugeln pfeifen. Und? Wohin soll es gehen? Na, zurück zum Laden. Wohnen Sie da auch? Oder sind Sie ein Arbeitstier? Ich bin kein Arbeitstier, ich wohne im Stock darüber. Das hört sich aber sehr nach 19. Jahrhundert an. Das Haus gehört der Krone. Und jedes Mal, wenn ich einen Rohrbruch habe oder einen verstopften Abfluss, rufe ich Buckingham Palace an und sie schicken mir jemanden. Einen echten Prinzen, will ich hoffen. Wenn einer gerade arbeitslos ist. Abend hatte sich etabliert. Hüllte die Stadt in daunenleichten Müßiggang. Musiker vereinten sich zu Orchestern, während in einigen Dutzend Garderoben Schauspieler und Spielerinnen eine andere Wirklichkeit herbeischminkten. Und das Publikum kam angefahren, für ein paar Stunden in Pinguine und Flamingos verwandelt. Kritiker spielten mit Epigrammen in ihren Taschen, wie mit Kleingeld. In der alten Hoffnung, eine brillante Formulierung werde eine Banalität bis zur Unkenntlichkeit veredeln. Eine neue Autorin machte sich Hoffnung, zum Genie der Woche gewählt zu werden. Es war, kurzum, die Stunde des Showbiz. Sind Sie mit meinem Großvater klargekommen? Sie hatten schon recht, als Sie ihn gerissen nannten. Ja. Sind Sie sich einig geworden? Ich habe ihm gesagt, dass er morgen meine Antwort bekommt. Die zweifellos positiv sein wird. Wieso zweifellos? Weil ich Sie als den richtigen Mann für den Job empfohlen habe. Und wie komme ich zu der Ehre? Reine Intuition. Wie romantisch. Ihr Großvater hat sich die größte Mühe gegeben, das Bild meiner Großmutter zu erschüttern. Mit Erfolg? Na, das steht ja wohl auf einem anderen Blatt. Oh, seien Sie nicht sauer. Ich habe allen Grund, sauer zu sein. Ihr Großvater will was von mir, so weit, so gut. Aber diese einfache Tatsache muss in allen möglichen pseudopsychologischen Schmonzes verpackt werden. Weil ich ihm gesagt habe, Sie seien cleverer, als man ihn ansieht. Na, fabelhaft. Dann ist ja alles in Butter. Ich hätte sie ja auch als einen beknackten Typen bezeichnen können. Wäre Ihnen das lieber gewesen? Statt immer zu fragen, warum sagen Sie nicht mal Ihre Meinung? Meinung wozu? Ob Sie wollen, dass Jock Cameron gefunden wird oder ob er besser bleibt, wo er ist beziehungsweise nicht ist. Klar wollen wir alle, dass er gefunden wird. Jocelyn Coleman nicht. Wer sagt das? Er. Ah, schon witzig. Was? Ihr Großvater, der Geist und Charme darauf verschwendet hat... Verschwendet wollen wir nicht hoffen. Aber sicher. Also berichte ich zu Hause von einem Fehlschlag? Ja, wieso denn? Im Gegenteil. Sie müssen immer irgendwelche Spielchen spielen, wie? Oh nein, aber ich mag's auch nicht, wenn andere das mit mir versuchen. Und genau deshalb habe ich vor, Jock Cameron zu finden. Was soll denn das nun schon wieder heißen? Das heißt ganz einfach, dass mich die Gründe Ihres Großvaters, ihn finden zu wollen, einen feuchten Kehricht kümmern. Wohingegen mich die Chance herauszufinden, warum Coleman ihn nicht gefunden haben möchte, geradezu fasziniert. Den Rest der Fahrt schwiegen wir. Aber nicht feindselig. Für Sie, so mein Eindruck, hatte ich vielmehr vorübergehend aufgehört zu existieren. Aber was ich zu ihr gesagt hatte, schien in ihrem Kopf weiter zu summen. Worte so unwillkommen wie Wespen bei einem Picknick. Sie setzte mich vor dem Laden ab und beantwortete meinen Dank mit jenem blitzartigen, mechanischen Lächeln, das die wohlerzogene Damenwelt für das Aufhalten einer Tür bereithält. Ich fragte mich, ob ich, ohne Näheres zu wissen, womöglich genau das für sie getan hatte. Ich holte mir ein paar Bücher über den spanischen Bürgerkrieg zusammen und nahm sie mit hinauf. Ich dachte über Cameron nach, auch noch beim Einschlafen und wohl auch noch im folgenden Traum, in dem ein vierschrötiger kleiner Mann durch eine versenkte, gelbbraune Landschaft marschierte. Er hatte kein Gesicht, und doch hörte ich ihn pfeifen. Cameron? Jock Cameron. Wer bist du? Gut, Freund. Komm näher, mein guter Freund, auf dass man dich erkenne. Ich kenne dich nicht, mein Freund. Dann nenn mich nicht so. Du hast das Wort zuerst gebraucht. Würdest du mich überall wiedererkennen? Ja. Das ist ein teuer erkauftes Privileg. Für das der Preis entrichtet wurde. Wo? Jarama. Dort wurde die letzte Zahlung geleistet. Wollen wir nicht diesen Quatsch lassen? Du kannst passieren, Freund. Kann ich etwas sagen? Bitte. Ich habe es mir anders überlegt. Das geht nicht. Sagt wer oder was? Die königliche Verfügung. Ich bin Republikaner. Willkommen in Spanien, Republikaner. Dem Land, in dem die Sonne das Grün aus dem Spektrum herausgebrannt hat. Dem Land mit dem Brot ohne Geschmack und den bitteren Orangen. Cameron. Das ist alles, was eine verrückte Menschheit sich nur wünschen kann. Führer, die nicht führen, Jahrmarktphilosophen, 6 Schüsse für eine Peseta. Leg dich zu Boden und ziele. Cameron. Solltest du meinen, dass du deinen Bruder töten musst, wenn wir dir einen Priester schicken, der dir die Beichte abnehmen und erklären wird, das sei Teil eines göttlichen Plans. Du wirst Abe sein, ich kein. Cameron, ich will mit dir sprechen. Ich erwachte aus den Wirrnissen dieses Traums im hellen Sonnenlicht eines Morgens, wie ihn selbst der Sommer nicht geschafft hatte. und für den es jetzt eigentlich zu spät war. Ich blieb noch eine Weile liegen, freute mich über die neue Ankunft des Herbstes mit seinen buschigen Chrysanthemen, dem scharfen Geruch verbrannten Laubs, den alten Männern auf Parkbänken. Da klingelte das Telefon. Ich hoffe, ich habe die richtige Nummer gewählt. Ja, wird sich schon eine Möglichkeit finden, das festzustellen. Dann darf ich erklären. Befreien Sie mich erst von meiner Qual. Ja? Wen wollen Sie sprechen? Sie würden mir die größte Freude machen, wenn Sie ein gewisser Mr. Mayer wären. Gemacht. Ich sag's doch, es funktioniert. Ich glaube, es funktioniert. Hören Sie... 6 richtige von 6 ist gut, oder? Ja, alles darüber hinaus wäre verdächtig. Ich bin in 10 Minuten bei Ihnen, Mr. Mayer. Hallo? Hallo? Und 10 Minuten später betrat er den Laden. Ein hochgewachsener junger Mann, dessen blendendes Lächeln einem Zahnarzt den Urlaub auf Teneriffa finanziert hatte. Seine Sprache war auf Akzentfreiheit poliert, wobei man mitunter dachte, sie gehöre eigentlich woanders hin, beziehungsweise jemand anderem. 10 Minuten, habe ich gesagt, und hier bin ich, pünktlich wie die Uhr. Pünktlichkeit ist die Tugend der Königin. Absolut meine Meinung. Sie sind mir ja ein ausgekochter Telefonierer. Ja, danke. 6 von 6 was? Ach so, aber das ist zu peinlich. Ich sag's ja nicht weiter. Tja, Sie müssen wissen, ich bin Schauspieler. Und? Das Verheerende ist, dass ich mir keinen Text merken kann. Vielleicht sollten Sie sich auf Pantomime beschränken. Es ist ganz und gar nicht komisch, das kann ich Ihnen versichern. Ja, aber was hat das mit Ihren Telefongesprächen zu tun? Gedächtnisübungen. Gedächtnisübungen? Ganz recht. Ja, es gibt garantiert einen Zusammenhang. Ich komme bloß nicht dahinter. Also der Witz ist der. Früher, wenn mir jemand seine Telefonnummer gegeben hat, schrieb ich sie auf. Jetzt versuche ich sie im Kopf zu behalten. Und das hilft Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge. 6 von 6, verstehen Sie? Ja, die letzten 6 Male hat es funktioniert. Wie ein Wunder. Jetzt brauchen Sie nur noch jemanden, der Ihnen den Hamlet in Telefonnummern übersetzt. Ihren Namen habe ich noch nicht erfahren dürfen. Arnold. Hathaway Arnold. Oh, hervorragend für einen Schauspieler. Finden Sie wirklich? Er klingt unbedingt nach Shakespeare. Deswegen habe ich ihn auch gewählt. Mein richtiger Name ist Murgatroyd. Ja gut, nachdem wir das geklärt hätten... Was führt Sie hierher? Ich bin gekommen, um den Laden zu übernehmen. Würden Sie das bitte wiederholen? Ich bin gekommen, um den Laden zu übernehmen. Es muss sich um einen Irrtum handeln. Das würde ganz und gar nicht zu Theresa passen. Ah, Theresa. Ah. Ja. Hätten Sie Lust, Ihre Gedächtnisübung etwas zu erweitern? Was wollen Sie? Ich möchte, dass Sie sich die folgende Botschaft gut einprägen und so dann an Theresa weitergeben. Sagen Sie ihr, ich hätte die Nase voll von ihr und ihrer ganzen Sippe, der vergangenen, der gegenwärtigen und etwaigen zukünftigen noch dazu. Und wenn Sie gern den Grund wissen würden? Will sie nicht. Ich glaube nicht, dass ich das kann, Mr. Mayer. Ja, Unsinn, ich denke, Sie sind Schauspieler. Ich schon, aber... Ja, dann gehen Sie jetzt ans Telefon und proben Sie. Ich überließ ihn seinem Stück und setzte mich in ein kleines Café um die Ecke ab, dessen Besitzer dem Glauben anhing, ein Schnellimbiss sei, soweit überhaupt irgendetwas, ein Widerspruch in sich. Außerdem hatte er ausgefallene Ideen über Musik, insofern er der Meinung war, die beste Begleitung zur Nahrungsaufnahme sei Stille. Dort saß ich etwa eine Stunde lang, las eine unserer dicken Zeitungen und ließ mir mitteilen, was unsere intellektuellen Yuppies an diesem speziellen Tag trugen, dachten und dealten. Solchermaßen erfrischt an Körper und Geist kehrte ich in den Laden und zu Hathaway Murgatroyd, genannt Arnold, zurück. Sie sollen sie am Flughafen treffen. Das kann unmöglich alles sein, Arnold. Hand aufs Herz, Mr. Mayer. Eine Nachricht haben Sie ja durchgegeben. Wort für Wort. Was hat sie dazu gesagt? Nichts. Nur, dass ein Ticket für die 16-Uhr-Maschine für Sie gebucht sei und dass Sie sie am Flughafen erwarte. Die 16-Uhr-Maschine wohin, verdammt nochmal? Ich dachte, das wüssten Sie. Wieso? Weiß ich auch nicht. Ich nahm es einfach an. Liegt es an mir, Arnold? Sagen Sie es mir, bitte. Liegt was an Ihnen? Ich scheine mit einer Aura rumzulaufen, die alle außer mir klitzeklar sehen. Einer mächtigen, bunt leuchtenden Aura, die verkündet, dies ist ein Simpel dieser Welt. Wenn ich dazu von mir aus etwas sagen darf... Ja, bitte, ja, bitte. Sie schickt einen Wagen, der sie zum Flughafen bringt. Sie stand nicht weit vom Check-in-Schalter. Distanziert, kühl und, was immer das Wort heute noch wert ist, jungfräulich. Sie sah mir entgegen wie jemandem, den sie schon einmal auf einer eher langweiligen Party getroffen hatte. Sie sollten einchecken. Ist es zu viel verlangt, dass ich erfahre, wohin? Nach Glasgow. Und warum und wieso? Laut Glasgow Selbstverstellung ist Glasgow um Meilen besser. Besser als? Das erzählen Sie mir nach der Rückkehr. Sie wissen, was Robert Louis Stevens bezüglich Reisen gesagt hat? Wir geben ihm 2 Minuten. Er hat gesagt, der Weise reist nur in seiner Fantasie. Und? Ich habe das Gefühl, ich reise im Kopf eines anderen. Sie sind ein reisender Hirngespinst. Ja, Sie womöglich auch. Und fliegen Sie nun oder nicht? Ja, ich... Last call for passengers to Glasgow. Letzter Aufruf. Machen Sie voran. Hier ist eine Aktentasche, in der finden Sie alles Nötige. Aber... Guten Flug. Letzter Aufruf für alle Passagiere. Mit diesem frommen Wunsch löste sie sich in Luft auf. In die schwere und schwer kontrollierte Flughafenluft mit ihrem Geruch nach Touristen und Terroristen. Guten Flug. Vielen Dank. Ich checkte also ein und wurde belohnt durch eine Boardingcard, die mich zu einer kostenlosen Reihenuntersuchung berechtigte, aus welcher ich frei von Bomben, Schießeisen und sonstigen todbringenden Krankheiten hervorging, um sodann mit der Herde in eine Maschine geleitet zu werden, die blass und geduldig wie ein gestrandeter Wal darauf wartete, ihren irdischen Verfolgern zu entkommen, selbst um den Preis, sich in die Lüfte erheben zu müssen. Sie hörten Spanische Schlösser, Kriminalhörspiel in 3 Teilen von Edward Boyd, aus dem Englischen von Hubert von Bechtolzheim. 1. Teil. Die Personen und ihre Sprecher waren Graham Mayer, Christian Brückner, Theresa Forrest, Katharina Palm, Sandy Forrest, Hans Kaninenberg, Jocelyn Coleman, Karl Liefen, Hathaway Arnold, Michael Quast. Ferner Jürgen Andreas, Matthias Lea, Tobias Lelle und Annette Weber-Diel. Ton Roland Seiler, Schnitt Christiane Köhler, Aufnahmeleitung Johannes Hertel, Musik Lutz Köhler, Regie Bernd Lau. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1989.